Oh, oh, lass die Katze raus der Herde, lass die Katze, mach die Beine frei, du reine Sau. Wenn ich dich seh, hab ich einen Stift. Ich seh da ein Loch, komm her, ich krieg dich doch. Oh, oh.